Ja, dann einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Dicken Engel am 15.01.2018. Unser Thema ist heute das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ich hoffe, ich habe es jetzt diesmal richtig, NetzDG. Das ja tatsächlich schon in den ersten paar Wochentagen seines Inkraftseins für viel Kummer, Verwirrung und Herzeleid gesorgt hat. Dazu begrüße ich im Moment erstmal nur Anja Hirschel. Der Falk kommt demnächst nach. Ja, Anja, wie geht's dir denn heute so? Fangen wir mal damit an. Mir geht's wunderbar. Ich habe mich auch schon herrlich über die Auswüchse des NetzDG amüsiert, auch wenn es nicht gerade besonders positiv ist. Zum Vortrag, wir haben uns überlegt, Falk und ich haben zusammen erarbeitet, dass wir zuerst eine Kurzdefinition mal kurz durchgehen, dann die Intention hinter diesem Gesetz anschauen, also warum das überhaupt geplant war, dann gibt's eine kurze Begriffsklärung, was ist denn dieses Hate Speech überhaupt, um das es da geht, dann gehen wir auf den Inhalt des Gesetzes ein, dann auf die Art und Weise, wie es eingeführt wurde, dann wird Falk noch was Spezielles Juristisches zur handwerklichen Machbarkeit dieses Gesetzes sagen. Dann kommen die Pros, die Kontras, die es tatsächlich gibt. Dann reden wir von Plattformrichtlinien. Dann gibt es noch eine interessante Sammlung zur Diskussionsanregung und ein kurzes, nettes Fazit. Also mehr oder minder geht es heute darum, jeden mal auf einen gewissen Wissensstand bei diesem Gesetz zu bringen, damit jeder, sage ich mal, auch so ein bisschen weiß, in welche Richtung bewegt es sich, was tut es aber auch nicht. Und dann haben wir nämlich schöne Sachen vor uns, was wir da darüber noch genaueres diskutieren können. Jo, das ist fabelhaft. Hinweis an die Zuhörerschaft, Wortmeldungen bitte ins Pad. Und dann würde ich einfach mal sagen, leg doch mal los, Anja. Okay, ich leg dann auch gleich los. Mit den Wortmeldungen ist es so, wir haben einiges in dem Vortrag drin. Wenn es geht, stellt die bitte ans Ende dran, weil vielleicht wird eure Frage denn da schon beantwortet, weil es ist ein sehr, sehr ausuferndes Thema, das Ganze. Okay, beginnen wir mal bei der Definition. Ich lese euch mal eine kurze vor. Das ist so die typische Art und Weise, wie man dem Gesetz auch mal begegnet, wenn man danach sucht und ist hinterher nicht viel schlauer wie vorher. Ich zitiere mal. Das NetzDG, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, wurde im Juni 2017 in Kraft gesetzt. Es besteht aus dem identisch benannten Artikel 1 des gleichnamigen Mantelgesetzes. Dieses Mantelgesetz ändert zudem das Telemediengesetz in Bezug auf Bestandsdaten zur Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche durch einfachen Richterbeschluss. Zum 1. Januar 2018 ist die Übergangsfrist abgelaufen. Yay! Als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, okay, alles klar. So viel sagt es nicht aus. Es sagt weder aus, was es wirklich umfasst, was es tut, warum wir auch sehr stark dagegen sind. Deshalb ist es wirklich auch nötig, da mal länger drüber zu reden. Also heute Abend möchten wir zunächst mal beleuchten, woher das Gesetz eigentlich kommt. Also was es bedeutet, was es aber auch nicht bedeutet. Um dann zukünftig auch Verbesserungen diskutieren zu können. Denn einfach nur zu sagen, das muss weg, weil doof, das greift ein bisschen zu kurz. Ich denke, da können wir ein bisschen intelligenter agieren. Es gibt auch einen sehr guten Fragenkatalog hierzu. Der wurde uns von Alva Freude bereits zugeschickt. Der hat 55 Punkte und legt exakt die Knackpunkte auch dar, die unbedingt geklärt gehören, die eigentlich auch im Vorfeld hätten geklärt werden müssen, bevor das Gesetz überhaupt zur Anhörung kommt. Und dies wäre dann mein Vorschlag dann auch, dass es eine Grundlage für eine weitere Runde wird, in der das dann mal wirklich intensiv diskutiert wird, wenn sich dann das Ganze von heute, also das ganze Wissen, dann auch einfach ein bisschen gesetzt hat. Zukünftig ist es so, da wird dieser Bereich, gerade NetzDG, von der AG Netzpolitik vorrangig bespielt werden. Ich selber bin Datenschützerin und in der AG Digitalisierung tätig. Das heißt, die AG Netzpolitik wird auch in enger Zusammenarbeit mit uns und mit der AG Datenschutz das natürlich dann in Zukunft auch bespielen. Und ich sehe gerade, der Falk ist auch schon da. Noch ist er stumm. Jo, aber ich kann mich auch dazu schalten. Hallo erstmal. Ja, ich sag dann auch mal hallo erstmal. Schön, dass du da bist. Hallo Falk, ich habe gerade schon die Kurzdefinition gemacht. Ich sag dich dann nachher gleich an. Okay, einen kleinen Disclaimer noch vorab. Das ist keine komplette Facharbeit zum Thema NetzDG. Setz mir also bitte nach, wenn es kein komplett neutraler Vortrag werden wird. Ich bemühe mich zwar um relativ umfassende Infos, aber meine Meinung wird relativ deutlich dabei rauskommen. Und, kleiner Spoiler, es wird am Ende auch keine tolle Lösung am Ende präsentiert, die alle unsere Hate Speech Probleme löst. Das geht einfach nicht. Gut. Kommen wir mal zur Intention. Warum es dieses Gesetz überhaupt geben sollte? Wofür ist es denn da? Es geht zunächst mal darum, den Kampf gegen Verleumdung, Beleidigung, Rassismus und gefälschte Meldungen. Das Ziel, ich kann es übrigens zitieren, das hat der Hamburger Staatsanwalt Ulf Bohnemann wunderschön zusammengefasst. Das Ziel ist, ein klares Signal der Politik, gegen Hasskriminalität in sozialen Netzwerken vorzugehen und die Verfolgung zu ermöglichen. Ohne das Gesetz muss der mühsame und oft wenig erfolgsversprechende Weg eines formellen Rechtshilfeersuchens beschritten werden, um an Bestandsdaten der Urheber von strafwürdigen Kommentaren zu gelangen. Das sind ein paar Punkte, auf die wir nachher nochmal genauer eingehen werden. Das sind einfach wichtige Änderungen, die durch das Gesetz jetzt passieren, die man aber so, sei mal als juristischer Laie, spontan zu unserem Alltag, dem er gar nicht so begegnet. Der Falk wird das gleich mal übernehmen für den Punkt 3. Es geht um die Begriffsklärung Hate Speech, weil das ist was Besonderes. Jo, muss ich mich erstmal wieder freischalten. Okay, Hate Speech, wunderschönes Wort. Ich denke mal, aus dem Englischen brauche ich nicht übersetzen, besteht aus Hass und Rede. Ist eigentlich nach der Definition eine sprachliche Ausdrucksweise von Hass mit dem Ziel der Herabsetzung oder Verunglimpfung bestimmter Personen oder Personengruppen. Was man jetzt darunter versteht, ist natürlich wahnsinnig kompliziert und wird in allen möglichen Ländern auch unterschiedlich verstanden. Also es gibt in Deutschland zum Beispiel auch solche Begriffe wie Volksverhetzung, aber das ist nochmal etwas komplett anderes. Sollte man also nicht unbedingt vermischen. Es gibt in anderen Ländern auch unterschiedliche Definitionen, was noch erlaubt ist. Brauchen wir hier aber jetzt auch nicht. Den straftatrechtlichen Bestand Hassrede oder so gibt es im deutschen Recht nicht. Es gibt maximal eine Beleidigung oder Volksaufhetzung. Okay, ansonsten Thema Hate Speech. Darunter wird, wie gesagt, alles verstanden und da wird sehr viel darunter verstanden, was dazu geeignet ist, irgendwelche Menschen oder Menschengruppen herabzusetzen, zu verunglimpfen, zu beleidigen, anzugreifen, möglicherweise auch gegen Gewalttat oder zu Gewalttaten gegen diese Personen aufzurufen. Ist also ein enorm weit gefasster Begriff, den sehr viele Leute einfach so interpretieren, wie sie wollen. Das mal nur zu diesem Begriff vorneweg. Zu unterscheiden noch von Fake News, auch von diesem netten Begriff des Ethnopauphilismus, ein ganz neuer Begriff, der darum geht, dass man eben mit einem Begriff bestimmte Volksgruppen oder ganze Völker schlecht macht. So viel mal dazu. Okay, danke schön. Also wie gesagt, kurz zusammengefasst, ist eine Verwechslungsgefahr, das Hate Speech, die Hassrede, ist nicht automatisch ein Hate Crime, was Hasskriminalität ist. Ganz wichtig. Okay, kommen wir zu Inhalt und Reichweite des Gesetzes. Worum geht's denn überhaupt da drin? Es geht um die Löschung strafrechtlich relevanter Inhalte innerhalb von 24 Stunden und in besonderen Fällen längstens 7 Tagen. Es gibt ein Auskunftsrecht von Betroffenen gegen die Angreifer, Stalker und so weiter. Aber das geht genauso gut auch andersherum. Es ist ein verantwortlicher Ansprechpartner in Deutschland zum Thema gemeldete Inhalte zu nennen. Der ist für die Zustellung, das heißt, wenn gerichtliche Briefe zugestellt werden müssen, muss eine Person sein, an die das gehen kann. Und er ist auch zuständig für die Auskunft an inländische Strafverfolgungsbehörden. Weiter steht da nichts. Da steht nichts vom Ansprechpartner für Bürger. Wollte es nur mal gesagt haben, weil das immer wieder behauptet wird. Steht zwar verantwortlicher Ansprechpartner, das bedeutet aber nicht Service-Ansprechpartner. Betroffen von dem Gesetz sind kommerzielle soziale Netzwerke, außer diese sind journalistisch redaktionell gestaltet oder dienen der Individualkommunikation. Eingeschränkt ist das Ganze so, dass es erst ab 2 Millionen Nutzer im Inland gilt. Und zwar insofern, Es geht um registrierte Benutzerkonten. Wichtig, das Ganze gilt auch bei einer Straftat, die im Ausland betrieben wird. Das heißt, es ist letztlich für dieses Gesetz egal, wo der Betreiber sitzt. Wenn es deutsche Nutzer sind, gilt das Gesetz. Weiterhin ist es so, dass ab 100 Beschwerden pro Jahr über irgendwelche Inhalte greift die neue Berichtspflicht. Das bedeutet, jedes halbe Jahr muss ein bestimmter Bericht veröffentlicht werden, und zwar wirklich auch öffentlich zugänglich. Und im Gesetz sind die festgelegten Kriterien haarklein aufgelistet, was da drin zu sein hat. Des Weiteren regelt dieses Gesetz den Umgang mit Beschwerden. Es muss also ein Verfahren zur Meldung eines Beitrages und Ähnlichem geben, eine bestimmte Prüfung, wie das vorgeht und so weiter. Im nächsten Paragraph geht es dann um ganz spezielle Bußgeldvorschriften, die relativ schnell und hart greifen. Das Gesetz gilt nicht für Messenger-Dienste und nicht für E-Mail-Anbieter. Ganz interessant für diejenigen, die es genauer anschauen wollen, es gibt auch eine Liste an expliziten Straftaten, wo tatsächlich die Paragraphen verlinkt sind, die dazu geeignet sind, zur Löschung und Sperrung von Beiträgen zu führen. Das heißt, dort kann man genau nachschauen, was ist da gemeint. Zur Einführung des Gesetzes. Wie lief das Ganze denn mal zeitlich ab? Los ging das Ganze 2015. Durch die Gründung einer Arbeitsgruppe zum Umgang mit strafbaren Inhalten in sozialen Netzwerken. Grund damals war, dass die Selbstverpflichtung in den der ganzen Netzwerkbetreiber nicht als ausreichend erachtet worden ist. Es gab dann einen Monitoringbericht von Jugendschutz.net und er habe die Notwendigkeit einer solchen Arbeitsgruppe und eines Gesetzes aufgezeigt. Zu diesem Bericht wird man nachher noch mehr hören, das ist nämlich was Spezielleres. 2017 dann, im Frühjahr, gab es die Vorstellung des Gesetzesentwurfs durch Justizminister Heiko Maas. Am 16. Mai 2017 brachten CDU, CSU und SPD die Gesetzesvorlage im Bundestag ein. Wichtig zu wissen, der wissenschaftliche Dienst des Bundestages äußerte bereits Bedenken bezüglich Verstoßes gegen Verfassung und Europarecht. Es gab auch eine Anhörung. Es waren 10 geladene Experten vor Ort und 8 von 10 hatten extreme Bedenken zum Ausdruck gebracht. Der Entwurf würde unter anderem zur Überlöschung führen, das heißt das Löschen nicht strafbarer Inhalte, und würde einer Überprüfung durch das Bundesverfassungsgericht vermutlich nicht standhalten können. Man hätte jetzt erwarten können, dass nachgebessert wird. Es wurden ein paar kleine Änderungen gemacht. Schließlich kam es aber am 30. Juni 2017 zur Abstimmung. Bei 55 anwesenden Abgeordneten fand diese statt. Zeitlich direkt nach der Abstimmung über das sogenannte Ehe für alle. Bei diesem Gesetz hatten 623 Abgeordnete abgestimmt. Es gab tatsächlich auch Gegenstimmen gegen das Gesetz, zwar der Linken und eine einzige CSU-Abgeordnete. Die Grünen hatten sich komplett enthalten. Was oft diskutiert wird bei diesem Thema Abstimmung, ist es so, laut Bundestagsgeschäftsordnung § 45 muss für die Beschlussfähigkeit mehr als die Hälfte der Mitglieder des Bundestages anwesend sein, was die Anzahl von 316 gewesen wäre, nicht von 55. Allerdings, wenn die Bestimmung reinschaut, wird Folgendes entdecken. Die Regelung zur Feststellung ist eine Kann-Regelung. Das heißt, vor jeder Abstimmung kann die Beschlussfähigkeit bestimmt werden, entweder durch Antrag oder durch den Vorsitzenden. Kann-Regeln sind aber leider keine Muss-Regeln. Das heißt, es war niemand da, dem es wichtig gewesen wäre, nach der Beschlussfähigkeit zu fragen. Während also viele Leute im Gebäude waren, haben letztlich nur 55 über dieses Gesetz abgestimmt. Der Deutsche Journalistenverband übrigens forderte den Bundespräsidenten dazu auf, das Gesetz nicht zu unterzeichnen. Er hat es allerdings dann doch gemacht. Es ist so, dass aktuell auch noch Dokumente zur Vereinbarkeit des Gesetzes mit EU-Recht im Hinblick auf zum Beispiel Menschenrechtskonvention oder die Dienste der Informationsgesellschaft unter dem Stichwort E-Commerce-Richtlinie bei der Europäischen Kommission immer noch unter Verschluss liegen. Die Veröffentlichung sei nicht möglich, aufgrund der Beeinträchtigung auf das Klima des gegenseitigen Vertrauens zwischen dem Mitgliedstaat und der Kommission. Nun ist es aber so, dass Internetdokumente auf Anfrage laut einer Verordnung bereits aus dem Jahr 2001 zugänglich gemacht werden müssen. Die Anfrage war da, die kam unter anderem von der Wirtschaftswoche. Es wurde dennoch abgelehnt. So viel dazu. Darauf hat sie auch relativ scharf und böse einen Artikel geschrieben. Den könnt ihr euch selber im Netz suchen, was da drin steht. Jetzt kommen wir zu was Spannendem Juristischen. Das wird der Falk euch kurz vorstellen. Da geht's mal kurz um das Thema Handwerkliches zu diesem Gesetz. Wie ist denn das zustande gekommen? Wie ist denn das handwerklich gemacht? Okay, zum Thema zustande gekommen. Anja hat es ja schon erzählt, es waren nur 55 Abgeordnete anwesend. Theoretisch hätte jede Fraktion, die das Ding kippen will, jederzeit sagen können, hallo lieber Bundestagspräsident, überprüf mal. Dann hätte nämlich nach dem Paragraphen 45 der Geschäftsordnung, Absatz 3, um genau zu sein, sofort abgebrochen werden müssen. Nachdem aber die meisten Abgeordneten an dem Tag eher mit Sekt trinken, von wegen Hurra, Party und Ehe für alle beschäftigt waren, hat man das wirklich so schön hinten drum durchgebracht. Demokratisch handwerklich ziemlicher Pfusch, leider in der Form nicht angreifbar. Inhaltlich, auch das wurde schon angesprochen, hatten selbst wissenschaftliche Mitarbeiter des Bundestags und der Bundesregierung im Vorfeld gesagt, dass hier doch massive handwerkliche Fehler drin sind. Die alle aufzuzählen, würde den Rahmen hier sicher sprengen. Es gab zum Beispiel auch nur als ein Beispiel dessen, was im Vorfeld schon alles gelaufen ist, eine Anfrage eines Professors, eines Juraprofessors. Das ist auch bei Back Online noch nachzulesen, der dann festgestellt hat oder gefragt hat, was ist in diesem Bericht eigentlich alles drin, beziehungsweise wie sieht das aus? Moment, ich muss mir es gerade bisher ziehen. Es gab ja eine Antwort des Bundesministeriums für der Justiz. Dass von insgesamt 24 genannten Straftatbeständen, die im Netzwerk Durchsetzungsgesetz, Entschuldigung, ich glaube, ich rede heute ein bisschen chaotisch durcheinander, ich habe heute ziemlich lange Verhandlungen schon gehabt, dass von diesen 24 dort genannten Straftatbeständen letztendlich nur 2 im Vorfeld überhaupt untersucht worden wären. Was mit den anderen ist, uninteressant. Es ging hier unter anderem um Volksverhetzung und auch hier wurde in 180 Fällen über 140 Fälle von Laien bewertet, das heißt noch nicht mal Juristen, und die sollen hier quasi strafrechtliche Entscheidungen machen. Hier ging es um die Volksverhetzung, ein Tatbestand, der selbst an die Juristen jedes Mal massivst verhandelt oder massivst umstritten ist. Daraus gab es hier auch keinerlei rechtliche Kontrolle, das heißt, ein Laie entscheidet und Juristen sind außen vor bei irgendwelchen juristischen Fragen. Nächster Punkt ist natürlich der Ansprechpartner, der als einer der wenigen positiven Punkte immer genannt wird. Ja, gibt es immerhin etwas, Anja hat es auch schon angedeutet, der ist leider bei weitem nicht so umfangreich, wie man sich vorstellt. Außerdem hätte man da dafür wirklich kein eigenes Gesetz gebraucht. Das hätten beispielsweise im Telemediengesetz viel sinnvoller unterbringen können. Ein nächstes Problem ist natürlich, dass der gelöschte Inhalt 10 Wochen lang aufzubewahren ist. Hat ein Problem, in 10 Wochen kann es die Justiz im Regelfall nicht überprüfen. Das heißt, wenn man Pech hat, ist es gelöscht und entfernt noch, bevor er entschieden wird. Umgekehrt kann es auch passieren, dass auf diese Weise eindeutige Sachen aufbewahrt werden müssen. Auskunftsrecht, die über Stammdaten und so weiter gilt für alle Bereiche des Telemedienrechts, nicht nur für soziale Netze. Hat also auch nicht viel gebracht. Extrembeispiel, ich weiß nicht, wer es heute mitgekriegt hat, heise.de. Die berühmte Barbara wäre beinahe von Facebook und so weiter gelöscht worden. Das schießt doch massiv über das Ziel hinaus, was man erreichen wollte. Und das, was man erreichen wollte, ist in der Form kaum zu erreichen. Okay, danke schön. Dann noch kurze Ergänzung. Der Professor Dr. Liesching, der bei Beck was geschrieben hat, hat eine Anfrage ins Bundesjustizministerium geschrieben, weil er wissen wollte, wie der Monitoringbericht denn zustande kam, der von jugendschutz.net erstellt wurde, der bekanntermaßen die Grundlage für das Gesetz überhaupt war. Der Witz an der ganzen Sache, über den ich allerdings nicht lachen kann, ist, dass Rechtsleihen nach einer Schulung da steht einfach nur Schulung, ohne zu sagen, was das ist, sich Posts überlegt haben, die für sie eindeutig rechtswidrig sind und dann wurde getestet, wie lange es dauert, bis die gelöscht würden oder ob die überhaupt erkannt sind. Also quasi, wie gut der Netzwerkbetreiber sowas erkennt. Das waren aber teilweise hochkomplizierte Einordnungen, wie es der Fall gesagt hat. Eine Volksverhetzung zu erkennen, ist nicht einfach für einen Laien, das ist kompliziert. Und da gibt es auch ein Wort, das haben wir extra aufgeschrieben, Sozialadäquatsklausel. Das kann die meisten wahrscheinlich auf Anhieb nicht mal richtig schreiben, geschweige denn wirklich wissen, was das bedeutet. Das Schlimme an der ganzen Sache ist, dass der konkrete Inhalt des Tests und dieser Postings dem Ministerium nicht bekannt ist. Das heißt, die sind nicht Teil des Berichtes. Und wie du vielleicht schon gesagt hast, aus keinem einzigen dieser Posts wurde übrigens ein strafrechtlich relevantes Verfahren. Faktisch waren das keine strafrechtlich relevanten Posts. Und hinterher zu sagen, da wurde nichts gelöscht, ist dann eigentlich ja richtig. Im Prinzip also ist die gesamte Grundlage bereits fragwürdig. Zu dem Auskunftsrecht noch eine ganz spannende, kurzer Ausflug. Das Telemediengesetz gilt ja nicht nur für soziale Netze. Dieses Auskunftsrecht für Stammdaten, wo der Fall gerade gemeint hat, ist eingebaut worden, gilt dann auch für alle möglichen anderen Bereiche. Bedeutet Amazon, eBay, sonstiges, es wäre theoretisch möglich, eine Abmahnung zu bekommen für eine schlechte Bewertung. Denn es steht eindeutig drin, dass auch andere geschützte Rechte als Grund dafür zulässig sind, an die Daten eines Users zu kommen. Und andere geschützte Rechte ist verdammt viel. Richtig viel. Die Sache mit dem eindeutig illegale Inhalte speichern haben wahrscheinlich alle Zuhörer auch schon mitgekriegt. Es wurde sehr, sehr überspitzt formuliert mit der Überschrift Facebook muss jetzt Kinderpornos speichern? Fragezeichen. Es ist wirklich überspitzt, es ist krass. Aber wenn wirklich alles 10 Wochen gespeichert werden muss, wird es 10 Wochen gespeichert. Punkt. Okay, wir kommen zum Bereich Pro und Contra. Ich habe einfach mal gesammelt, was so an Pro als erstes Mal einfach mal genannt wird, was dran gut ist, warum man das behalten soll oder nicht. Ich werde es mehr oder minder nicht einordnen. Ich gebe es euch einfach mal an die Hand. Hört euch das an, ihr bekommt es oft zu hören. Das erste Pro-Argument ist, Gerichte können nicht jeden Social-Media-Post prüfen. Das ist viel zu viel Arbeit. Der nächste wäre, schnelleres Entfernen von problematischen Postings wird nun endlich erzwungen. Von den Plattformen. Es ist nicht mehr freiwillig. Dann haben wir, ein Ansprechpartner im eigenen Land müssen endlich gestellt werden. Das muss ich kommentieren, das hatten wir vorher schon. Ansprechpartner ist eins, aber die Frage ist für wen. Ein ganz, ganz spannendes Pro-Argument, das ich mir echt überlegt habe, ob ich es gelten lassen kann, stammt von Götz Hamann in der Zeit. Er nannte es den Storch-Effekt. Er sagte, Pro, wir sollen es nicht abschaffen, da es ja schließlich zu einer wichtigen Diskussion anregt. Und seither gäbe es kein beides andere Gesetze, die auch zur Diskussion anregen und trotzdem würde ich sie nicht behalten. Dann ein Argument, für das ich mich fast schon entschuldigen muss, das man aber ständig überall hört, auch gerne mal am Infostand. Da heißt es dann immer, die Rechten wollen das Gesetz weghaben, also muss es bleiben. Ufts. Nächstes. Kritische Beiträge sind ganz schnell in Quarantäne und werden dann nicht weiter geteilt. Dann geht's weiter zum Bereich Automatisierung des Ganzen. Da kommen die Pro-Argumente folgendermaßen. Per geeignetem Algorithmus erfolgt die Einordnung zeitnah und verlässlich gleich. Die Deutungsspielräume einzelner Mitarbeiter entfallen, es gilt damit also doch gleiches Recht für alle. Nächste wäre, das Ausnutzen der Meinungsfreiheit für strafrechtlich relevante Hetze wird erschwert, da die Mechanismen viel schneller greifen als ein Gerichtsverfahren. Denn Monate später ist das Gesagte bereits gesagt und die gewünschte Wirkung bereits erzielt. Ich denke, jeder hat jetzt im Hinterkopf so ein paar Äußerungen von Menschen, wo es sagt, möglich. Das nächste ist, das Niveau wird gesitteter, da die Diskussionen viel weniger gestört werden. Da kann ich mich nicht verkneifen zu fragen, ob das wirklich eine Grabesruhe ist, aber okay. Nächster Punkt, der tatsächlich nicht zu vernachlässigen ist, besserer Opferschutz durch kurze und schnelle Reaktionsfristen. Kann man nicht einfach so zur Seite schieben. Dann, Rechtshilfe zur Aufdeckung von Usern ist nun auch mit den USA möglich. Beispiel, Holocaustleugnung ist in den USA nicht verboten. Das heißt, jemand hatte auch keinerlei Chance auf eine Rechtshilfe. Das hat sich jetzt damit teilweise geändert. Die neue Berichtspflicht der Netzbetreiber schafft mehr Transparenz. Zumindest weiß man dann die Anzahl zum Beispiel von Beschwerden, welche Art Beschwerden und so weiter. Gab es ja vorher nicht. Nächster Punkt, der als positiv genannt wird, ist, dass gefälschte Meldungen nicht dauerhaft prominent erscheinen. Das ist wirklich Bereich Fake News, wo es tatsächlich darum ging, dass im Newsfeed der mit Fake News oben geflutet wurde. Das soll damit schneller unterbunden werden. Das war es dann auch schon mit den Pro-Argumenten. Kommen wir mal zum Kontra. Ich beginne mit einem, der für mich tatsächlich sehr, sehr wichtig ist. Privatunternehmen übernehmen die Aufgabe des Staates. Das heißt, die juristische Einordnung statt richterlich wird diese privat erstellt. Das ist ein Angriff auf die Gewaltenteilung. Die möchte ich euch fünfmal rot einkreisen und blinken lassen. Das ist ein Angriff auf die Gewaltenteilung. Punkt. Zusätzlich mit Geschäftsinteressen. Dann diese ganzen Instrumente, die natürlich benötigt werden, um das Ganze zu schultern und zu tun als Unternehmen. Also Instrumente vielleicht schon bereits zur Upload-Filterung, zur Textanalyse. Ich nenne es einfach mal Massensensur-Tools. Diese sind beliebig anpassbar auf bestimmte Worte, auf bestimmte Dinge. Das heißt, ich gebe hier ein Werkzeug den Firmen an die Hand, das sie legal nutzen können, die genauso gut auch jeder Diktator und jeder Despot nutzen kann, um entweder Leute rauszufinden oder verschwinden zu lassen, um ganze Meinungen verschwinden zu lassen, die nicht passen. Das ist ein wahnsinnig, wirklich gefährliches Werkzeug, das wir damit aufbauen. Das ist wirklich die Geister, die ich rief. Die wird man nicht mehr los. Nächster Punkt nochmal. Laien beurteilen teils wirklich hochkomplizierte Rechtsbereiche und das auch noch im Akkord. Das geht einfach nicht. Dadurch wird dann schnell und möglicherweise komplett unreflektiert Dinge gelöscht. Allerdings ist das bereits schon eine inhaltlich qualitative Diskussion über einen Mechanismus, der so gar nicht existieren darf. Also keine Tool-Diskussion. Ich möchte überhaupt nicht, dass da irgendjemand rumlöscht. Dass da ein Laie sitzt und sagt, weg, weg, darf, weg, weg. Geht nicht. Nächstes Kontraargument. Es gibt keine Möglichkeit, beziehungsweise ohne große öffentliche Anstrengung, bei unrechtmäßigem Löschen dagegen vorzugehen. Zunächst muss ich als Betroffener aktiv werden, um vielleicht meine Post wieder sichtbar zu bekommen, um vielleicht zu beweisen, dass es in Ordnung ist, was ich schreibe. Aber es gibt gar keine Beschwerdestelle. Es gibt einfach nichts. Und wer diese ganzen Nachrichten auch über Twitter gerade mal gelesen hat, wir haben dieses Mal noch keine Maßnahmen ergriffen. Ja, das liest sich schon super. Und das selbst, wenn man eindeutig nichts Schlimmes geschrieben hat. Es gibt Beispiele, wo steht, wir gehen heute Abend an den See und die Sonne scheint. Irgendjemand hat es gemeldet, dann wird es zunächst mal überprüft. Was das bedeutet für einen einzelnen User, ist noch überhaupt nicht geklärt. Dann, es gibt keine staatliche Stelle mit Fachjuristen, wird oft bemängelt im Netz. Ich habe das nachgelesen, wo die Forderung herkommt. Ja, ich sage, wir haben aber bereits eine Judikative, wir brauchen keine zusätzliche staatliche Stelle. Eine weitere Stelle wäre sogar vermutlich verfassungswidrig, wird von vielen Juristen auch gesagt. Es entspräche nämlich einer losgelösten, entschuldigt den Begriff, Zensurentscheidungsstelle. Es gibt die nicht, es darf die aber auch nie geben. Aber dass es die nicht gibt, ist in diesem Gesetz natürlich nochmal ein Manko. Böse. Der Artikel 5 des Grundgesetzes wird massiv angegriffen. Das heißt, die Kommunikationsfreiheit wird massiv eingeschränkt. Was die Presse ebenso behindert, wie auch zum Beispiel politisch aktive Menschen, die Meinungsfreiheit an sich. Zusätzlich, weiteres Kontra, wir haben die Gefährdung von Personen durch eine leichte Erreichbarkeit ihrer Userdaten. Das ist eine einfache Auskunft, die nicht mal mit einer großen Straftat bewährt sein muss. Wir hatten es vorher. Verschiedene Rechtsbereiche können da berührt sein. Telemediengesetz ist jetzt viel weiter gefasst wie früher. Die Hürde ist so niedrig. Man kommt so schnell an die Daten von jemandem, der einem nicht passt. Da ist nicht nur Opferschutz dahinter, da ist tatsächlich auch Aktivistenschutz jetzt plötzlich gefährdet. Man darf es nicht immer nur von einer Seite betrachten. achtet da bitte drauf, wenn da diskutiert wird, dass ihr immer dran denkt, es gibt Opfer, die angegriffen werden, und es gibt Aktivisten, die Angst haben vor einer möglichen Gegenseite. Weiter ist es dann so, in dem Gesetz, wenn ein Social-Media-Betreiber eine Strafe zahlen muss, und wenn er einen User sperrt, kann der User möglicherweise eine Stellungnahme machen. Dies muss ihm aber nicht eingeräumt werden. Kann. Es kann genauso gut sein, dass man nicht gefragt wird. Dass man gar keine Chance hat, seine eigene Meinung darzustellen, warum man das wie wo geschrieben hat und warum das in Ordnung ist aus der eigenen Meinung heraus. Das ist wirklich schlimm. Denn die Einordnung der Rechtswidrigkeit kann übrigens an eine externe Stelle vergeben werden. Das steht in § 3 Absatz 3b. In Absatz 6 wird dann geregelt, wer dies sein kann. Das ist wirklich spannend. Die Entscheidung fällt die Verwaltungsbehörde. Die macht dann eine Liste an Stellen, die diese Rechtswidrigkeitseinordnung machen dürfen. Da werden sich Firmenmodelle gründen. In § 4 Absatz 4 finden wir dann das Thema Geld, die Bußgelder. Das heißt, Bundesamt für Justiz des Inneren, Ministerium für Wirtschaft und Energie, Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur erlassen gemeinsam die Grundsätze, wie, wann, wie viel Bußgelder zu erwarten sind. Und das Schöne und Praktische ist, das Ganze wird wirklich im Streitfall durch ein schriftliches, nicht anfechtbares Verfahren geregelt. Das Ganze ist nicht anfechtbar, heißt, wenn mal ein Bußgeld verhängt ist, dann ist das so. Keine Anfechtung möglich. Punkt. Weiter geht's mit Contra. Das Auskunftsrecht gefährdet die User und ist gleichzeitig der erste Schritt in Richtung der Aufhebung der Anonymisierung im Netz. Klammer auf, sofern man keine besonderen technischen Kenntnisse hat, um das irgendwie zu umgehen, Klammer zu. Aber es geht um das Grundprinzip, in welche Richtung wir dabei gehen. Wenn letztlich die Hürde so niedrig ist, um von jedem Menschen rauszufinden, wer er ist, ich meine, es ist relativ einfach, sich mal beleidigt zu fühlen, dann kriege ich schnell die Daten von vielen Leuten. Und die Richtung, die dürfen wir einfach nicht aufmachen. Weiter geht's mit schwammigen Definitionen dieses Strafbestandskatalogs, der zur Löschung und Sperrung führt. Wird oft bemängelt, es gäbe eine Rechtsunsicherheit. Zum Beispiel ist da einer drin, § 201a Strafgesetzbuch. Die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen. Kein juristischer Laie weiß spontan, was das ist und wie er dagegen verstößt. Wirklich nicht. Das ist nicht mehr normal verständlich. Das ist sehr schwammig und die Leute fühlen sich dann immer unsicher und werden sich selber zensieren, aus Angst gegen irgendwas anzurennen. Weiteres Kontra. Es gibt keine sogenannte Clearingstelle für Beschwerden über voreilig gelöschte Inhalte. Es gibt keinerlei Möglichkeit zur Gegenwehr, wenn etwas von euch oder ihr gelöscht wird. Außer vielleicht dann direkt den Social-Media-Betreiber zu verklagen. Viel Vergnügen, klagt mal gegen Facebook oder Twitter. Könnt ihr vergessen. Auch ein großer Bereich, der dort überhaupt nicht erwähnt wird. Was ist mit der Satire? Was ist mit der Kunst? Was darf Satire, was darf Kunst jetzt noch? Besonders im Bereich Fake News zum Beispiel ist es interessant. Ich sage nur Postillon. Irgendwo ist es ja schon falsch. Aber jeder erkennt es. Der Algorithmus würde es nicht erkennen, ein gestresster Einordner vielleicht auch nicht. Und wer gibt mir den Status, dass ich überhaupt Satire und Kunst mache? Brauchen wir dann wirklich noch ein Ministerium, das sagt, du darfst es nicht? Das ist eine hochgefährliche Sache, die hier passiert. Kommen wir zum Thema Plattformrichtlinien. Hochspannende Sache. Falk hat es vorher gesagt, Barbara. Ihr habt sicher mitbekommen, Streetart-Aktivistin, Künstlerin, wie auch immer man sie nennen mag, die bereits einen Grimme Award bekommen hat. Ist unter anderem auf Facebook und Instagram tätig. Und hat Löschungen erfahren. Und zwar aufgrund des Verstoßes gegen die Gemeinschaftsstandard. Löschung mit der Androhung der Profilsperre. Das Problem in dem Fall ist, der Grund kann vieles sein. Das allererste Bild, das gelöscht wurde, war tatsächlich vor Einführung des NetzDG. Das war ein Straßenschild für unebene Straßen mit einem Bikini angezogen. Witzigerweise wurde es aufgrund von Obszönität, also Nacktheit, gelöscht. Das hat zunächst mal nichts mit dem NetzDG zu tun. Da müssen wir wirklich vorsichtig sein. Nicht alles vermischen, nicht alles, was gelöscht ist, ist Zensur. Nicht alles, was eine Löschung auslöst, ist gleich NetzDG. Problem ist einfach, dass Satire, Kunst, Nacktheit in Abgrenzung zu Pornografie oft nicht leicht automatisiert auch zu erkennen ist. Algorithmen oder eine Schnellbeurteilung en masse muss da fast schon Fehler machen. Das heißt, die Löschungen, die bei Barbara passiert sind, können, müssen aber nicht alle durchs NetzDG kommen. Die politischen Äußerungen, definitiv. Das Thema Bikini-Foto nicht unbedingt. Ich gebe euch ein kurzes Beispiel, warum. Es gab Fotos von Frauen, die ihren Säugling gestillt haben. Das war 2008 ein Riesenthema bei Facebook. Erst Mitte 2014 wurden solche Postings überhaupt erlaubt. Davor war die Begründung, das ist obszön, das muss weg, das verstößt gegen unsere Standards. Ab Mitte 2014 hieß es, das ist etwas Natürliches, etwas Schönes, das ist völlig in Ordnung. Interessant übrigens, die Sperrungen, die durch diese Plattformrichtlinie ausgelöst waren, wurden tatsächlich nur durch Beschwerden ausgelöst. Mit diesem Punkt sagen wir zum Beispiel auch, hat nichts mit NetzDG zu tun, aber so etwas kann man begegnen, indem man zum Beispiel Bilder oder Kategorien als sensibel markiert. Dann können individuelle Filter der User greifen, die das nicht sehen wollen. Nennt sich in Amerika zum Beispiel JobSafe. Dort kann man sagen, ich will nur JobSafe-Content sehen. Das bedeutet, ich sehe niemals Nackte, ich sehe niemals irgendwas Politisches, alles gut. Die Posts sind aber da und ich kann sie jederzeit trotzdem sehen und keiner wird verboten, das anzugucken. Bei Instagram ist es dasselbe. Inzwischen ist die Regelung so, stillende Mütter sind okay, Kunstwerke wie Gemälde, Skulpturen sind okay und, Fun Fact zum Lachen, den muss ich einfach bringen, männliche Nippel sind okay. Das heißt, es gibt inzwischen schon Aktivistinnen, die sagen, Fun Fact, genderless Nipples ersetzt auf Fotos weibliche durch männliche Nippel, damit sie den Gemeinschaftsstandards entsprechen. Hat nichts mit NetzDG zu tun, aber ist auch so ein Auswuchs. Ihr könnt auch mal unter Nippel statt Hetze nachschauen, macht sehr viel Spaß. Aber wie gesagt, wichtig, das ist nicht NetzDG, das ist eine Plattformrichtlinie. Es ist manchmal schwer zu trennen, solche Regeln, und oft wird es auch durch dieselbe Stelle bewertet, ist aber nicht dasselbe. Wenn wir jetzt wieder Richtung Hassreden und Ähnliches gehen, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass Moderatoren mehr Macht bekommen. Wenn wir zum Beispiel TV-Diskussionen anschauen, die könnten ja auch eine Plattformrichtlinie erlassen. Also eine klare Definition, was auf ihrem Sender oder in ihrer Diskussion geht und was nicht geht. Sowas ist aber nicht einfach. Wenn ein Moderator tatsächlich einen Diskussionsteilnehmer rauswirft, braucht er ganz schön gestärkten Rücken, um das auszuhalten. Das ist klar. In NetzDG scheint immer eine einfachere Lösung für sowas zu sein, gerade in sozialen Netzwerken. Jetzt habe ich euch noch was Wunderschönes zur Diskussionsanregung. Da lasst euch bitte einfach nur mal berieseln. Ich mache mal eine kurze Pause und überlegt euch mal für euch, wie ihr diese Meinung sehen wird. Die habe ich gesammelt das ganze Jahr über, wenn ich an Infoständen war und es ums Thema NetzDG ging. Manchmal streift es auch die Überwachung. Aber das zeigt eigentlich, wie breit gefächert die Meinung dazu auch teilweise sein können. Wie gesagt, manchmal etwas krass formuliert. Nehmt sie einfach hin, denkt kurz drüber nach, was euer Gefühl mal dabei ist. Und lest es vielleicht auch wirklich mal nach. Führt oft aber weiter als das NetzDG, wie gesagt. Es ging los mit dem Gesetz wird ja verantwortungsvoll umgegangen. Okay, wer garantiert mir das? Auch ein sehr guter Spruch war, es werden nur die falschen Meinungen entfernt. Fand ich jetzt etwas überraschend, die Annahme. Richtig krass kam, man muss sich halt ein wenig selbst disziplinieren, bevor man etwas schreibt. Und da muss ich wirklich ehrlich dazu sagen, wenn mich in einem Infostand diesen Satz um die Ohren haut, dann sage ich, wunderschön, die Überwachung führt zu Selbstzensuren, hat ihr Ziel erreicht. Toll. Und jemand das auch noch gut findet. Ganz schlimm. Dann ein Klassiker, der aus dem Bereich Doppeleinhorn kommt. Hass ist doch gar keine Meinung. Dann sage ich doch, eine Meinung, die ich vielleicht absolut nicht leiden kann. Aber solange sie strafrechtlich nicht relevant ist, ist es eine verdammte Meinung. Auch wenn ich sie nicht mag. Dann wäre doch praktisch, wenn vor Veröffentlichung gleich alles geprüft wird, quasi mit Gütesiegel, dass es rechtlich okay ist. In dem Moment versucht jemand wirklich Upload-Filter als Vorzensur toll zu finden und merkt gar nicht, was es letztlich bedeutet. Dann, sehr oft gehört, sonst bleibt das Internet ja ein rechtsfreier Raum. Surprise, surprise, nein, ist es nicht. Wir brauchen vielleicht ein paar Anpassungen in Gesetzen, um den neuen technischen Regelungen Rechnung zu tragen, aber es war noch nie ein rechtsfreier Raum. Sorry. Auch ganz schön. Auch ein Arschloch sollte sich äußern dürfen, nur sollte ich es nicht so nennen, weil Beleidigung und es selbst im Rechtsrahmen bleiben, zum Beispiel Volksverhetzung. Ist das eine Meinung, die tatsächlich reflektiert ist, wo sagt ja? Kann man so vertreten. Auch sehr gut fand ich von einer älteren Dame, Stil und Anstand können nicht gesetzlich verordnet werden. Jo. Immer wieder gern, ohne Kontrolle macht ja jeder, was er will. Vergleich mit Schulhof kommt sehr, sehr oft, den begegne ich sehr oft. Auf dem Schulhof greift man auch nur ein, wenn's scheppert. Das ergänze ich dann immer gern, sag ja, allerdings. Schulhof ist ein tolles Beispiel, bei dem man aufpassen muss. In Deutschland haben wir quasi Aufsichtspersonen, die wie Moderatoren agieren. In den USA bedeutet dies aber klein-klein Videoüberwachung bis ins Detail. Also das Beispiel ist ein bisschen so eine Sache. Ihr müsst da aufpassen, mit wem ihr da diskutiert. Weiterer Punkt, der sehr gern zu Streit führt übrigens, die Online-Wache. Dort hatten wir schon die Kommentare, toller Service, Fax und so weiter gab es ja bisher auch für Anzeigen. Das heißt, es ist einfach nur moderner geworden. Super. Da dagegen kommt dann sofort das Geschrei, eine Online-Streife fördert doch Denunziation als Hobby. Spannende Diskussion, da kann man allein damit einen Abend füllen. Gebe euch nur was an die Hand zum Nachschauen. In London, es gibt einen Videokanal im East End, Shoreditch Digital Bridge, das SDB von James Morris, findet ihr ganz kurz unter Shoreditch TV. Hat 22.000 Abonnenten und zeigt Live-Überwachungskamera-Bilder aus diesem Stadtteil Shoreditch. Witzigerweise, nach 2014 gab es kaum noch Berichte darüber, ob das gut sei oder schlimm sei oder was damit sei. Die Gewöhnung ist sehr praktisch bei Überwachung. Man vergisst es. Lest es mal nach, was es wirklich bedeutet, was dort passiert. Dass man wirklich die Nachbarschaft als Hobby überwacht und bei der Polizei anruft, ihr habt da was gesehen. Nächste wäre, das NetzDG ist doch dasselbe, wie wenn ein Moderator einen Gast zur Sendung wirft, oder? Dann sage ich, nein, wir hatten zwar eine eigene Entscheidung, was wo in Ordnung ist, ist etwas ganz anderes, als Strafrechtsverstöße durch Laien interpretieren zu lassen. Immer sauber trennen, bitte. Ein Fall, der auch sehr interessant ist, wenn ich zurückpöble, ist es ja in Ordnung. Ich wurde ja zuerst beleidigt. Ich wehr mich doch nur. Seit dann sind wir wirklich auf Kindergarten-Level. Wer hat angefangen und wer entscheidet, wer jetzt zurückpöbeln darf oder nicht? Da muss ich entschieden sagen, nein. Entweder jeder oder keiner. Und nicht ein derjenige darf und derjenige nicht. Dann eine interessante Frage. Wie viel Schmähung ist man für eine freie Meinungsäußerung bereit auszuhalten? Da sage ich im Zweifel, jede, die nicht strafrechtlich relevant ist, ich muss es mir aber auch nicht anhören. Ich kann auch einfach gehen oder den ignorieren oder blocken. Ist aber kein Grund, wegen nicht strafrechtlicher Inhalte da sofort eine Meldeorgie loszutreten. Einer meiner Lieblinge, der Sprüche ist folgender. Wäre das Internet ein schöner Ort ohne böse Kommentare, wäre es doch ein Safe Space. Oder wäre es doch eher ein grabesstiller Ponyhof? Ich fand es so schön bildhaft. Das war eine Antwort auf die Kampagne der CDU, die in Alpendorf gezeigt hat, damit das Internet wieder wird, was es ist. Sei es war noch niemals ein Alpendorf. Es war noch niemals ein zahmer Ponyhof. Never. Das ist eine Illusion, die existiert schon so lange, aber es gab es einfach nie. Und der Klassiker, den man immer hört, theoretisch alle 10 Minuten im Infostand. Wenn ihr das nicht wollt, soll plötzlich also alles erlaubt sein. Ich darf jetzt also jeden beleidigen. Und daraufhin sage ich, nö. Wie gesagt, das Internet ist nicht rechtsfrei. Weil wir kein Netzwerkdurchsetzungsgesetz wollen, heißt es nicht, dass wir strafrechtliche Inhalte nicht bestrafen wollen. Es gibt nicht nur entweder oder. Und da komme ich auch schon zum kurzen Fazit und der Zusammenfassung. Wichtig ist, juristische Inhalte sollten in der Hand der Justiz bleiben. Wir brauchen aber definitiv mehr Personal in der Justiz. Juristische Einordnungen gehören definitiv nicht in die Hände von privaten Unternehmen und juristischen Laien. Da haben sie einfach nichts zu suchen. Der Hass im Netz ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, das nicht durch Verbote oder Zensur einfach gelöst wird. Eine Patentlösung gibt es nicht. Klammer auf, genauso wenig wie für den Weltfrieden, Klammer zu. Es ist einfach komplizierter. Die Medienkompetenz im Umgang mit Hass, Fake News und so weiter ist viel wichtiger als automatisierte Filtermechanismen, nach denen alle schreien. Auch wichtig, eine Einordnung nach dem Motto, solange es die Richtigen trifft, ist es doch in Ordnung, ist wirklich falsch, ist wirklich abzulehnen, denn letztlich trifft es uns alle mit aller Konsequenz. Wir können auch nie wissen, was mit diesem Werkzeug in Zukunft getan wird, wenn es einmal etabliert ist. Und wie gesagt, in dem Sinne, im Zweifel treffen wir uns im Fediverse, weil das ist erstens nicht kommerziell und hat zweitens weniger User. Und zum Abschluss möchte ich euch noch ein ganz kurzes Zitat mitgeben von Herrn Hopf auf in der Zeitschrift für Rechtspolitik, die seit 1968 Fachzeitschrift für Juristen und Politiker ist, und zwar in der Ausgabe 124 aus 2017. Das ist so schön, das möchte man sich fast einrahmen. Meinungsfreiheit ist das Recht, die eigene Meinung zu äußern. Nicht aber das Recht, anderslautende Meinungen zu behindern oder verhindern. Das Grundgesetz konstituiert oder erstrebt keine Herrschaft der Anständigen, sondern eine Herrschaft der Freien und Gleichen. Und ich finde, das sagt eigentlich alles aus, was man im Hinterkopf behalten muss. Die Freiheit muss höher sein als das hohe moralische Ross, auf das sich manche setzen, auch wenn es weh tut. Das muss uns unsere Freiheit absolut wert sein. So, vielen Dank. Jetzt könnt ihr uns löchern. Ja, ne? Jetzt habe ich das Gefühl, ist erstmal eine gewisse Verdauungsphase angesagt. Kira. Entstumme dich. Ja, jetzt geht's. Ich finde es sehr problematisch, wenn ein soziales Ding gerichtlich eingefügt werden muss. Weil, wie wir früher vielleicht auf irgendwelchen offenen Wiesen gekifft und Sex gehabt haben oder sonst irgendwas, so ist jetzt das Internet. Und dieses Einpflegen, das sollte man wirklich sorgsam machen. Ich weiß, was du meinst. Wir hatten oft auch schon die Diskussion, wie machen die Sache wirklich mit dem Internet, da ging es auch um Störerhaftung und Ähnliches, wie macht man das plausibel und ein bisschen greifbar für Leute, die nicht viel mit dem Netz zu tun haben. Da haben wir auch immer die Wiese genommen. Wir haben auch immer gesagt, wenn WLAN bereitstellt, steht letztlich eine Wiese bereit. Ob du da einen Hund ausführst, kippst oder Sex hast oder sonstiges, dafür kann die Wiese nichts. Und trotzdem kann natürlich auch eine Polizeistreife irgendwo unterwegs sein und wer Scheiße baut, kriegt eins auf den Deckel. Ist aber kein Grund, die Wiese zu verbieten, die Wiese einzuzäunen oder von jedem den Personalausweis haben zu wollen, der nur auf die Wiese will. Genau das. Also das mit dem Personalausweis, finde ich jetzt nicht das große Problem, sondern dass Freiheit verloren geht. Also durch die Erweiterung der Freiheit durch das Internet geht sehr viel Freiheit auch verloren. Ja, auch wenn es nicht Netz.dg ist, die Sache mit der Anonymität im Netz dürfen wir nicht unterschätzen. Schaut nach China, schaut nach dem Scoring, was dort gerade passiert. Am Anfang war es freiwillig, da war es witzig. Jetzt ist es auch tatsächlich so, jeder Bürger wird anhand seines Verhaltens und des Verhaltens seiner nächsten Bekannten, Verwandten und Freunde gescored. Das heißt, ihr schaut euch ein Porno an, Minuspunkt. Ihr macht dieses und jenes, Minuspunkt. Kredit ist nicht, Studienplatz ist nicht. Und das ist auch nur möglich, wenn man zulässt, dass man nicht mehr anonym unterwegs ist. Eines führt zum anderen. Nur wenn man momentan keine Anwendung sieht, bedeutet es nicht, dass es nicht problematisch wäre. Nein, Kira will nicht überall Sex haben. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Also, da ich jüdischer Abstammung bin, also sind meine Bedenken völlig andere als die der politischen Unkorrektheit. Also das ist das Sammeln von Daten und was damit dann passiert. Was mich allerdings zum Lachen bringt, ist, dass wenn ich mir gerade was gekauft habe, eine Daunenjacke, dann kriege ich das dauernd als Werbung auf allen Websites wie Amazon oder ist ja auch völlig egal. Die hinken immer einen Schritt hinterher. Also das beruhigt mich noch etwas. Okay, das sind wir jetzt aber tatsächlich im Bereich tatsächlich Nutzerdatenerfassung, die jetzt nichts mit NetzDG direkt zu tun haben. Das ist wirklich Werbung, auch ein spannendes. Und so hinterherhinken tun die übrigens gar nicht. Ich hatte auch schon mit Big Data zu tun, die sind verdammt schnell geworden. Hat noch jemand was zum NetzDG selber? Ja, also du sagtest, das ist jetzt schon ein Moment her. Es sind ja nun private, nicht staatliche Unternehmen, die da Dinge löschen, Postings löschen, Beiträge löschen. Prinzipiell gesehen ist es ja so, dass sie löschen können, was sie wollen, weil sie eben Privatunternehmen sind. Die haben ja auch ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen und da hat man so seine Community Standards. Meine Güte, wenn Sie jetzt noch zusätzlich löschen, wo Sie meinen oder die Angestellten halt meinen, das wäre strafrechtlich relevant, das ist doch eigentlich nur ein bisschen was Zusätzliches. Das ist doch eigentlich gar nicht schlimm, oder? Advocatus Diaboli, ich sehe schon. Das Problem ist einfach ganz einfach, da steckt Geld dahinter. Wenn ich jetzt eine Firma bin, die sowieso schon ein paar Moderatoren bezahlen muss, ich kann meine Community-Standards erhalten, wie ich will. Wie gesagt, wenn ich sage, es dürfen keine Füße abgebildet werden, ist es mein Bier. Beim NetzDG ist es aber so, ich bin gezwungen, exakt dieses Gesetz einzuhalten. Und wehe, wenn nicht. Wenn ich dagegen verstoße, zahle ich richtig Kohle. Und das ist das Problem. Das heißt, ich werde versuchen, auf möglichst günstige Art und Weise dieses blöde Gesetz einzuhalten. Was ist günstiger? Entweder ich hole mir eine Horde Programmiereichhörnchen, wie wir es so schön genannt haben. Die sitzen da und drücken wirklich, sage ich mal, halb intelligent auf die Knöpfe nach einer kurzen Schulung und sagen einfach nackt, nackt, nackt, nackt, nackt weg. Oder aber ich hole mir einen Algorithmus, lasse es einmal auch nicht durchprogrammieren, sagen, ich bin jetzt fein raus, weil ich habe ja schließlich ein Verfahren etabliert, das bestimmten Standards entspricht, fertig, aus, Ende. Was da tatsächlich dann später dahinter steckt, dass da keinerlei Intelligenz mehr stattfindet, interessiert mich als Unternehmen null. Es ist ein gewinnorientiertes Unternehmen letztlich, das Geld haben will. Und ich habe nicht unbedingt den Anspruch, irgendwelche kulturellen Dinge zu fördern oder aufzupassen, bestimmte Postings nicht versehentlich zu löschen oder jeden Aktivisten zu kennen. Als Unternehmen möchte ich letztlich das Gesetz einhalten und keinen Stress haben. Das darf man niemals vergessen. Jo, dann habe ich nochmal eine Rückfrage und zwar, da weiß ich jetzt nicht, ob ich das richtig mitgekriegt habe, weil das war wirklich unheimlich viel, was ihr erzählt habt heute. Wenn so ein Posting gelöscht wird und es könnte strafrechtlich relevant sein, hat das Opfer dann eigentlich die Gelegenheit, da nochmal dran zu kommen, um eventuell Anzeige zu erstatten? Also es muss auf jeden Fall 10 Wochen gespeichert bleiben. Das ist ein Zwang, also Minimum. Und natürlich, bisher war es doch auch so, wer, sage ich mal, blöd angemacht wird, macht sich Screenshots und sichert es oder lässt sich zuschicken oder was auch immer. Das ist ja jetzt nichts Neues. Das Neue ist ja einfach nur, dass sie zum schnellen Zwang, zum schnellen, sag mal, Löschen, wobei Löschen ja nur Entfernen ist, das ist ja nur ein Löschfleck, wie wir aus Datenbanken wissen, gezwungen sind, dass es nicht mehr sichtbar ist. Letztlich rankommen, tust du als Opfer relativ gut. Aber zu diesem Ablauf, das ist jetzt wirklich, sag ich mal, Strafrecht, da kann der Falk sicher was sagen, aber ich wette, da kommt was wie, kommt drauf an. Kommt ganz drauf an. Ha. Nö, du hast schon total richtig gesagt. Im Regelfall ist es natürlich so, das Opfer muss in dem Moment, wo es die Tat feststellt, sich natürlich das Beweismittel in irgendeiner geeigneten Form sichern. Das konnte man aber schon früher machen, wie angesprochen, Screenshot oder ähnliches. Also da sehe ich jetzt nicht unbedingt das Problem. Aber auch nicht wirklich eine Verbesserung. Nö, absolut nicht. Um das geht's doch nicht. Also das hat strafrechtlich überhaupt keine Bedeutung. Auch ein Argument, was fehlt, ja, dass irgendwelche Sachen jetzt verboten werden. Nein, letztendlich, es wird nichts verboten, was nicht sowieso schon verboten gewesen wäre. Es bringt auch nicht mehr Rechtssicherheit, nicht mehr Anstand zwischen den Menschen als zuvor. Es ist nur eine weitere Möglichkeit hier einer massiven Eingriffsnahme. Ja, das, was ich jetzt neulich mal hörte, wo mir dann auch tatsächlich ein Kronleuchter aufging und ich mir dachte, ach so, das war diese Erklärung, nein, nein, das NetzDG erfindet in Anführungszeichen keine neuen Straftatbestände, sondern es soll einfach dabei helfen, geltendes Recht tatsächlich durchzusetzen besser. Das gehört allerdings auch so zu den Sachen, wo ich dann dastehe und sage, da habe ich nicht das Gefühl, dass das tatsächlich funktionieren kann. Vor allen Dingen, wenn ich mir angucke, was für Postings gemeldet werden. Richtig, ist genauso, wenn man argumentiert, durch Erhöhung der Mineralölsteuer wird gegen die Klimaerwärmung was getan. Hat damit nämlich letztendlich gar nichts zu tun. Es funktioniert einfach so, dass hier eine Eingriffsmöglichkeit gegeben wird. Die Umsetzung ist nach wie vor gegeben. Es wird allerdings ein relativ großer rechtsunsicherer Raum sogar geschaffen, denn wenn hier Laien irgendetwas jetzt beurteilen müssen, was bislang eigentlich nur Aufgabe der entsprechenden Fachgerichte war, dann entsteht hier wirklich ein sehr großer rechtsunsicherer Raum, wo man hinterher echt nicht mehr wissen, was dabei passiert. Ja, kann das letztlich darauf rauslaufen, dass man völlig zu Unrecht verfolgt wird auf irgendeine Weise? Kann das dahin führen? Tendenziell natürlich, warum auch nicht? Ich meine, bis jetzt war so etwas schon möglich, allerdings war es jetzt immer noch nachvollziehbar, hat auch gebraucht und hatte auch ganz massive Hürden. Zu Unrecht nachverfolgen, ja, das wird jetzt, vermute ich mal, fast regelmäßig passieren. Da muss man nur noch zu Unrecht definieren und dann, ja, haben wir hier einen, wie schon gesagt, sehr großen rechtsfreien Raum. Ah ja, das heißt also, wir machen einen rechtsfreien Raum. Kira? Ja, also ich habe da eine interessante Geschichte, weil ich glaube, die hat was damit zu tun. Ich hatte vor 2 oder 3 Wochen eine Hausdurchsuchung. Die Typen sind einfach in mein Haus gestürmt. 5, 6 Mann. Weil vor 2 Jahren irgendjemand Ecstasy oder sonst irgendwelche Rauschmittel an eine Adresse gesendet haben, wo wir schon seit 8 Jahren nicht mehr leben. Aber dass das möglich ist und dass das auch in der Realität geschieht, das finde ich schon sehr befremdlich, weil wir hatten nie eine Ecstasy oder sonst irgendwelche Produktion und das ging nur um eine Adresse, die schon seit 8 Jahren zu dem Zeitpunkt veraltet war. Und das ist schon ein immenser Eingriff ins Leben, wenn da plötzlich, ich lag im Bett, 5 Mann dastehen und plus Suchhund und so weiter und dir das Haus umkrempeln. Also es war mir egal, weil ich wusste, dass ich nichts habe, aber es kann da auch viel Falschinformation fließen. Weil Kira, ganz kurz, das ist zwar massiv, was dir da passiert ist, aber das hat nichts mit dem NetzDG zu tun. Vorsichtig. Es passiert oft, dass Dinge verwechselt werden. Gerade beim NetzDG driften viele Diskussionen ab Richtung Standardüberwachung, Richtung Massendatensammlung, Richtung Videoüberwachung. Versucht da wirklich beim Thema zu bleiben. Das NetzDG hat wirklich nur mit den Postings und ähnlichen Dingen zu tun. Nichts mit, dass eure Daten aufgezeichnet werden. Hat auch nichts mit dem Staatstrojaner oder sowas zu tun. Wir kümmern uns zwar um all die Themen, gerade als Piraten, aber NetzDG ist NetzDG. NetzDG ist nicht die normale Standardüberwachung, ist ein eigenes Thema. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich übel, was hier passiert ist, klar. Okay, jetzt schieße ich doch nochmal rein. Ja, also ich sehe eine vergleichbare oder eine Konstruktion, mit der es tatsächlich mit dem NetzDG was zu tun haben kann. Anja, du hast recht, sowas passiert, aber ja, du weißt, ich setze ab und zu mal. Ich wollte gerade spontan sagen, nur 5 Polizisten ist ja echt noch harmlos. Also das kommt, aber die Parallele dazu, beziehungsweise nicht Parallele ist, bei diesem Durchsuchungsbeschluss im Real Life, da gibt es immerhin noch ein Ermittlungsverfahren, da gibt es ein ordentlich gerichtliches Verfahren, da gibt es sogar im Regelfall einen richterlichen Beschluss, bevor hier derartige Maßnahmen kommen. Das ist im NetzDG eigentlich alles nicht mehr drin. Genau, und das möchte ich wirklich nur mal ganz intensiv sagen. Hier wird eine staatliche, hoheitliche Aufgabe, ohne mit der Wimper zu zucken, aus der Hand gegeben an Privatfirmen. Nein, nein, nein, nein. Richtig, denn hier wird vor allem auch ein Eingriff in die Grundrechte, komplette Justiz entzogen. Bis jetzt ist es ja eigentlich so, und das ist Sinn und Kennzeichen eines Rechtsstaats, in die Grund- und Menschenrechte darf eigentlich nur aufgrund eines Gesetzes und nur richterlich überprüfbar überhaupt eingegriffen werden. Und genau dieser rechtsstaatliche Grundsatz wird hiermit komplett rausgewischt. Ja. Okay, ich nehme das jetzt einfach mal als Schlusswort. Weil unsere Stunde nämlich schon wieder um ist. Es tut mir leid, Holger. Ach komm, lass ihn noch kurz. Okay. Vielleicht noch, Dankeschön, vielleicht noch eine kurze Frage. Heiko Maas hat ja auch öfter so in der Öffentlichkeit proklamiert, das NetzDG sei auch die einzige Chance, Inhalte zu löschen, die illegal sind oder halt ja beleidigend, diskriminierend, wie auch immer sind, bevor quasi... Also, dass sie nicht so ewig lange im Internet stehen, bis ein Gericht mal auf die Idee kommt oder beziehungsweise die Zeit findet, ein Urteil zu sprechen. Wie steht ihr denn dazu? Ist dadurch wirklich eine bessere Möglichkeit geschaffen worden? Jetzt unabhängig davon, dass es natürlich schlecht ist, dass es Private machen, aber generell durch das NetzDG überhaupt erstmal die Möglichkeit geschaffen worden, schnell darauf zu reagieren und Inhalte, die illegal sind, zu löschen. Er hat in einem Punkt recht, es ist schnell, das waren aber im 19. Jahrhundert schon die preußischen Zensurbehörden. Es ist rechtswidrig und zweitens, der Rest seiner Aussage ist ziemlicher Quatsch. Man könnte rein theoretisch auch die Gerichte mit Eilverfahren und so weiter beschäftigen. Okay, eine Frage habe ich noch im Patch-Chat, die habe ich nämlich gar nicht richtig gesehen. Sind Fake News ein Fall fürs NetzDG ja auch, ne? Ja, die sind auch mit drin. Falschmeldungen fallen auch drunter. Wenn ihr genau wissen wollt, was ein Fall fürs NetzDG ist, schaut mal bei Gesetze im Internet, bei NetzDG, das ist, glaube ich, der 2. Paragraph. Da sind genau die Strafrechtsparagraphen, die es betrifft. Und auch in der Intention stand drin Hassrede und Falschinformationen. Also die sind definitiv auch mit gemeint. Mhm. Wobei ich ja mit diesem Hassrede immer noch so mein Problem habe, weil ich finde, dass das ein Ausdruck ist, der in einem Gesetz einfach nichts zu suchen hat. Aber dabei lassen wir es, glaube ich, mal. Wir sind jetzt schon seit etwas mehr als einer Stunde am Diskutieren beziehungsweise am Zuhören. Ich bedanke mich bei euch beiden ganz, ganz herzlich dafür, dass ihr uns da wirklich einen guten, fundierten Grundkurs in NetzDG gegeben habt. Bedanke mich bei Fragestellern und Zuhörern und wünsche euch einen schönen Abend. Vielen lieben Dank für die Einladung, vielen Dank für die Zuhörer. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir hätten auch schon viele Themen, die wir jetzt mit diesem Wissen dann auch schön weiter diskutieren können, an einem anderen Abend.